Halt! Das ist eine Unverschämtheit! Halt! Hören Sie! Halt! Bleiben Sie stehen und laufen Sie nicht so schnell! Hören Sie, Herr Medizinalrat Dr. Lino hat es nicht böse gemeint. Er hat es nicht böse gemeint. Sie werden es doch nicht alleine lassen hier. Ich führe euch nur, wenn ihr stille seid. Nach einer Stunde geht es weiter. In die alkoholverdampften Gehirne senkt sich schläfrige Mattigkeit. Der Chauffeur Tolleis folgt gehorsam den Anweisungen des Unbekannten. Das wird eine stramme Fuhre. Damit hat er nicht gerechnet. Die Dunkelheit ist hereingebrochen. Eine mondlose Nacht. Plötzlich ein Stück grauer Straße. Richtige Steinstraße. Das Auto hält an der dunklen, fensterlosen Hinterfront eines riesigen Gebäudes. Wir sind da. In der dunklen Fassade öffnet sich eine Tür. Und jetzt wissen Sie, wo Sie gelandet sind. In Altholm, in der Viehauktionshalle der Bauern. Unweit von hier sind Sie losgefahren. Vorn auf der Balustrade brennen zwei Stearinkerzen. Vage erkennbar die Gesichter von Bauernführer Franz Reimers und dem Chef der Bauernzeitung Pattberg. Die warten, dass wir was sagen. Herr Manzo. Ich? Ja. Machen Sie's launig. Bloß nicht reizen. Wir danken Ihnen, meine Herren, dass Sie Ihr Versprechen gehalten haben. Na schön, die haben uns ein bisschen an der Nase rumgeführt. Macht nichts, wenn das Ergebnis nur gut ist. Ich schlage vor, machen wir Schluss mit der Feierlichkeit und der stimmungsvollen Beleuchtung hier und setzen uns irgendwo, wo es Ihnen recht ist, beim Top Bier und Korn zusammen und quasseln uns unsere Beschwerden vom Herzen. Einverstanden? Die anwesenden Vertreter Altholms wollen wissen, unter welchen Bedingungen die Bauernschaft bereit ist, die ihr angetane Schmach zu verzeihen und Frieden mit der Stadt Altholm zu schließen. Die Bedingungen lauten: Zum Ersten ehrenvolle Rückgabe unserer Fahne. Zum Zweiten sofortige Dienstentlassung der Schuldigen Gareis und Frexen. Zum Dritten eine lebenslängliche, auskömmliche Pension für die von der Polizei verletzten Bauern. Und zum Vierten eine einmalige Geldbuße von 10.000 Mark. Sind die hier anwesenden Vertreter der Stadt Altholm bereit, diese Bedingungen anzunehmen, so haben Sie dies Schriftstück als selbstschuldnerische Bürgen zu unterzeichnen. Irgendwelche Diskussion ist ausgeschlossen. Aber lieber Herr Reimers, das können wir doch gar nicht. Nehmen Sie die Bedingungen an. Aber hören Sie, Herr Reimers! Auf der Estrade erlöschen die Lichter. Eine Tür klappt. Die Herren stehen im Dunkeln und tappen mühsam zum Ausgang. So eine bodenlose Frechheit. Ist mir mein Lebtag noch nicht passiert. Völlig d'accord. Es war einfach demütigend, die ausgestreckte Hand. Das muss sofort an die Presse. Ja. Morgen früh hole ich mir den Stuff ran. Der soll diesem Bauernlümmel ordentlich eins über den Schädel ziehen. Stuff? Ja, wissen Sie das nicht? Was? Stuff darf nicht mehr, wie er will. Sein neuer Chef Gebhardt windet sich wie ein Aal durch alle Fronten. Nee, Doktor, Presse ist nicht. Einer hat uns gewarnt. Er hat recht gehabt. Wenn wir zu dem gehen. Gareis? Ja, Gareis. Er ist genauso gegen den Boykott wie wir. Die Situation zwingt uns doch einfach. Komm, nicht in Frage, Manzo. Mit Leuten wie Gareis. Niemals in einer Frontlinie. Nie.